Zum Tag der Sonne veröffentlichte die österreichische Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zu DVJK am 20. März auf ihrer Internet-Homepage das unvergängliche klassische Werk von Kim Il-sung für den großen Zusammenschluss unserer Nation.